sehr großer Teil von Togo befindet sich heute in Ghana. Sie haben das Ja, einmalig genau. wieder noch getrennt und das ist dasselbe Volk. Und Ewe wird sehr stark in Ghana gesprochen, obwohl Ewe ist die Sprache in Togo. In Ich bin mal Togo, sogar ja. in Benin. Und wenn jemand dir sagt, anstatt von Benin hat man mich nach Togo geschickt, ich würde sagen, ja, also das, du bist immer noch im selben Land, nur wenn du noch weit in Benin bist, hast du dann andere Sprachen, die dazu kommen, wie Fon zum Beispiel. In Ghana, wenn du weit gehst, dann nach Kumasi oder Accra, sondern Tui oder Ashanti oder sonst. Ewe ist genauso eine Sprache von Ghana zum Beispiel und Ja, nicht von genau. Togo.